NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais, heute den 7. von 18 Abschnitten. Wir sind immer noch im ersten Buch des fünfteiligen Werkes, in dessen Mittelpunkt der Riese Gargantua steht. Rabelais hat es als zweites Buch geschrieben und 1534 veröffentlicht, nachdem zwei Jahre zuvor das erste Buch Pantagruel vorausgegangen war. Pantagruel ist Gargantuas Sohn und die Abenteuer des Vaters bilden somit die Vorgeschichte. Gargantua, Sohn des Grangousier und der Gargamella, durch deren Ohr er zur Welt kommt, verbringt die ersten Jahre seines Lebens, wie die übrigen Kinder seines Landes, abwechselnd mit Essen, Trinken und Schlafen, vor allem aber mit Trinken. Durch den Lateinunterricht bei dem Theologieprofessor Holofernes, streng nach scholastischer Methode, wird er so blöde, dass ihn der enttäuschte Vater zum Studium nach Paris schickt. Zwischen den üppigen, dem Riesenbauch Gargantuas angemessenen Mahlzeiten bleibt indes nur wenig Zeit für den Besuch der von Rabelais verspotteten Sorbonne. Pro Tag, heißt es, studierte er eine halbe Stunde, die Augen starr aufs Buch geheftet, aber seine Seele war, wie der Komödiendichter sagt, in der Küche. Erst durch den Einfluss seines Lehrers Ponokrates, eines fortschrittlichen und aufgeklärten Pädagogen, legt Gargantua die verkehrte Lebensart ab und lernt auf rechte Weise seinen Geist und seinen Körper zu trainieren. Während er noch seinen Studien nachgeht, wird der Vater, Grangousier, aus nichtigem Anlass in einen Krieg verwickelt, und zwar mit seinem Nachbarn Picrocolla. Dieser gewinnt zunächst einige Vorteile, trotz des heldenhaften Widerstandes von Bruder Hannes, einem tapferen Kämpen und Mönch. Die Nachricht vom Überfall der Picrocolla wird daraufhin dem Grangousier zu Ohren gebracht. Hören Sie wieder Helmut Kraus. Ei, ei, ei, ei, ei, brach Grangousier los. Liebe Menschenskinder, ja, was soll das heißen? Träum ich oder ist wahr, was man mir sagt? Picrocolla, mein guter alter Freund, mein Verbündeter und Verwandter, soll mich überfallen haben? Ja, warum denn bloß? Was hat ihn denn gestochen? Was bringt ihn dazu? Ei, ei, ei, ei, ei, ta, ta, ta, lieber guter Gott, steh mir bei, hilf mir, rat mir, was ich anfangen soll. Ich schwör's, ich geb mein Wort auf Ehr und Seligkeit. Ich hab ihm keinen Grund zu seinem Koller gegeben. Ich hab seine Untertanen nicht belästigt, noch sein Land überzogen. Ganz im Gegenteil. Beigesprungen bin ich ihm mit Geld und Gut, mit Rat und Tat, mit Wort und Werk, wann und wo es ihm hat von Vorteil sein können. Ihn muss der böse Geist gepackt haben, dass er mir solch Leid antun kann. Lieber Herrgott, du kennst meinen tapferen Sinn, denn dir ist nichts verborgen. Wenn zufällig die Tollwut in ihn gefahren ist und du ihn mir in die Hände geben willst, dass ich ihn zurechtsetze, so leih mir Macht und Weisheit, dass ich ihn deinem heiligen Willen untertan mache. Oi, oi, oi, liebe Leute, gute Freunde, treue Diener, muss ich euch zu meiner Hilfe bemühen? Ach, mein grauer Kopf hat sich nichts so sehnlich gewünscht als ein geruhsames Alter und einen friedlichen Lebensabend. Aber jetzt sehe ich's wohl, muss ich meine armen, müden Schultern wappnen und mit zitternder Hand Lanze und Keule umfassen, um meine braven Untertanen zu beschützen und zu verteidigen. Die Pflicht erheischt es so, denn von ihrer Arbeit leb ich, von ihrem Schweiße nähr ich mich und mein Haus. Aber erst will ich alle Mittel und Wege eines gütlichen Ausgleichs versuchen, das ist mein fester Entschluss. Demgemäß rief er seine Räte zusammen und legte ihnen den Sachverhalt klar. Man entschied, einen klugen Mann zu Picrocolla zu senden. Weshalb er sich denn erhoben habe und in friedliche Lande gefallen sei, auf die ihm keinerlei Ansprüche zukämen. Auch sollte nach Gargantua und seinen Leuten geschickt werden, um das Land im Notfall zu erretten. So gefiel es Grangousier und so ordnete er es an. Stehenden Fußes fertigte er seinen Diener Basque zu Gargantua ab und gab ihm folgenden Brief mit. Caput 29. Welcher Art des Grangousier Brief an Gargantua war. Mein lieber Sohn, die Dringlichkeit deiner Studien erheischte es wohl, dass ich dich noch lange in deiner philosophischen Ruhe belassen hätte. Doch hat der Übermut unserer einstigen Freunde und Bundesgenossen den Frieden meines Alters zuschanden gemacht. Da es eine verhängnisvolle Fügung so will, dass die mich am tiefsten kränken, denen ich am stärksten vertraute, muss ich zu den Menschen und Mitteln, über die du verfügst, meine Zuflucht nehmen. Denn wie die äußeren Waffen ohnmächtig sind, wenn die Überlegung von hinnen gezogen ist, so ist auch aller Lerneifer und aller Verstand überflüssig, wenn er nicht gegebenen Augenblicks in Taten umgesetzt und ausgeströmt wird. Mein Wunsch ist, nicht zu schüren, sondern zu löschen, nicht dreinzufahren, sondern zu beschützen, nicht zu erobern, sondern meine getreuen Untertanen und Erblande zu schirmen, in die Picro Koller ohn Ursach und Veranlassung eingebrochen ist, wo er nun tagtäglich Gräuel auf Gräuel häuft. Ich hab es als meine Pflicht betrachtet, seinen tyrannischen Groll zu dämpfen und ihm deshalb Anerbietungen unterbreitet, die ihn hätten beruhigen können. Ich habe zu ihm gesandt, um zu erfahren, wie, wann und von wem ihm Unrecht geschehen sei. Aber er gab mir nur eine trotzige Absage und dass er sich sein Recht in meinem Lande selber holen werde. Da merkte ich, dass Gott ihn eine Beute seiner Wirrnis und Starrköpfigkeit sein lassen wollte, die zum Bösen schlägt, wenn seine Hand sie nicht lenkt. Und so hat er ihn mir im Grimm und Groll zugesandt, auf dass ich ihn auf den Pfad der Pflicht und Klarheit zurückbringe. Deswegen, mein geliebter Sohn, eile so schnell als möglich nach Lesung dieses Briefes, Hilfe zu bringen, nicht so sehr mir, wozu dich freilich die natürliche Pietät verpflichtet, als den Deinen, denen du ein Retter werden kannst. Dieses Ziel soll mit so wenig Blut vergießen, als irgend tunlich angestrebt werden. Und so Gott will, helfen wir allen durch rasche Mittel, Maßregeln und Kriegslist und senden bald männiglich vergnügt an seinen heimischen Herd. Lieber Sohn, der Friede unseres Herrn Jesu begleite dich. Grüße Ponokrates, Gymnastes und Eudemon von mir. Geschrieben am 20. Septembris, dein Vater Grand Gosier. Kaput 30. Wie Huldrych Göckler zu Picro Koller gesandt ward. Grand Gosier siegelte den Brief und schickte alsdann seinen Staatsrat Huldrych Göckler, einen Mann von erprobter Tüchtigkeit und klugem Sinn, zu Picro Koller, um ihm alles der Abrede gemäß vorzutragen. Flugs machte sich der Wackere auf den Weg, überschritt die Furt und erkundigte sich bei dem Müller nach Picro Kollers Treiben. Der teilte ihm mit, dass ihm selbst nicht Hahn noch Hinkel geblieben sei und dass die Feinde in der Clermoder Burg kampierten. Auch warnte er ihn aus Furcht vor einem Hinterhalt weiterzudringen, denn ihre Gewalttätigkeit übersteige jedes Maß. Das glaubte Göckler und blieb bei dem Müller zu Nacht. Tags darauf zog er mit einem Trompeter vors Schloss und teilte den Wachen mit, er wolle mit dem König reden. Es sei zu dessen eigenem Vorteil. Dieser aber wollte das Tor nicht geöffnet haben, trat lieber auf den Wall heraus und fragte den Gesandten, »Was bringt ihr Neues? Was habt ihr zu melden?« Da entledigte sich Göckler seines Auftrags. Kaput 31. Göcklers Botschaft. Er stellte dem König mutig das Ungeheuerliche seiner Gräueltaten, des Verrats am fürstlichen Freunde und des Überfalles friedlicher Lande vor. Und er schloss voll Eifer, »Glaubst du, mein Herr, sei so feigherzig, so arm an Macht und Mitteln, dass er vor deiner Raubgier in den Staub sinke? Weit gefehlt. Ich rate dir, ziehe ab in dein Land und lass dir unterwegs keinen Frevel zu Schulden kommen. Als Buße für das Vorgefallene sollst du 1000 Goldgülden zahlen, und zwar die Hälfte morgen früh, den Rest an den Iden des nächsten Mai. Zur Sicherheit stell uns als Geiseln deine Räte, die Herzöge von Zwirbelmühl, Hintenkurz und Borzlingen, den Fürsten von Kretzheim und den Grafen von Lausfilzenburg. Caput 32. Wie Grand Gosier um des lieben Friedens willen die Wecken zurückerstattete. Göckler schwieg. Aber Pietro Koller antwortete bloß: Ei, so holt sie doch, eure Geiseln und die Gülden. So holt sie doch. Sie sind ja schön weich am Bauch. Die fressen euch die Käsfladen aus der Hand. Also musste der Bote zu Grand Gosier zurück und traf ihn barhäuptig in einer Ecke seines Gemaches auf die Knie gesunken, wie er Gott den Herrn bat, die Tollwut des Pietro Koller zu sänftigen und ihn gütlich zur Vernunft zu bringen. Als er den Gesandten heimgekehrt sah, fragte er gleich nach seiner Zeitung. »Es gibt keine Ruhe im Reich«, sprach Göckler. »Der Mann ist aus der Haut gefahren.« »Ja, aber was hat er denn für eine Ursache, für einen Vorwand?« »Darüber hat er nichts verlautbart. Hat bloß ein paar Worte fallen lassen von Käsfladen und Weißwecken. Vielleicht, dass seinen Kuchenbäckern Unrecht geschah.« »Dem muss ich auf den Grund kommen«, sprach Grand Gosier, »bevor ich in der Sache einen Schritt weitergehe.« Also zog er Kundschaft ein und brachte heraus, dass man mit Gewalt etliche Wecken genommen und das Scheckblätz einen Hieb über den Schädel dafür eingesteckt habe, dass jedoch alles gebührendermaßen bezahlt worden sei und Scheckblätz erst dem Schmidtlin mit der Peitsche über die Waden gepfeffert habe, so dass dieser bloß in seinem Recht war, wenn er sich zur Wehr setzte. Trotzdem verfügte Grand Gosier: »Wenn es sich nur um wenig armselige Wecken handelt, will ich ihm Genugtuung verschaffen, denn es widerstrebt mir, darob Krieg zu führen.« Er wollte nun wissen, wie viel Semmeln man gerampft hatte, und als man ihre Zahl auf 4 bis 5 Dutzend angab, befahl er in selbiger Nacht, 5 Karren mit lieblichen Butterwecken voll zu laden, bei denen weder am dottrigsten Eigelb noch am köstlichsten Safran und den schmackhaftesten Gewürzen gespart war. Die Besten solle Scheckblätz erhalten. Aus eigener Tasche spendete Grand Gosier 700.003 Heller, um die Bader und Wundpfleger zu entschädigen. Und obendrein vermachte er ihm die Meierei von Äpfeldorf mit Steuerfreiheit für Kind und Kindeskinder auf alle Zeit. Dies auszurichten, ward Göckler nochmals abgefertigt. Unterwegs ließ er viele Weidenzweige und Gärten abbrechen und Karren und Kerner damit bestecken. Auch nahm er selber einen zur Hand, um anzudeuten, dass sie des Friedens wegen kämen. Am Tor angelangt, wünschten sie, Pietro Koller zu sprechen. Der aber wollte sie weder einlassen noch zu ihnen hinaustreten, sondern gab ihnen zu melden, er sei außerstand zu kommen. Sie sollten ihr Sprüchel immerhin dem Hauptmann Hahnenzupf hersagen, der gerade die Geschütze auf der Mauer richtete. So wandte sich der Bote an ihn. »Herr, um euch allen Vorwand zum Kriege zu beschneiden und jeden Stein aus dem Weg zu räumen, der euch ein Hindernis zur alten Verbrüderung mit uns ist, liefern wir hiermit die Wecken, um die der Streit sich dreht. 5 Dutzend haben unsere Leute sich angeeignet und haben sie redlich bezahlt. Wir lieben den Frieden und statten euch 5 Karren voll zurück. Dieser hier ist für Scheckblätz, der sich am triftigsten beklagt. Um ihn ganz zufriedenzustellen, sind hier 700.003 Heller, und als Schmerzensgeld und Wundpflaster wird ihm die Meierei von Äpfeldorf mit ewiger Steuerfreiheit überschrieben, Kraft dieser Urkunde. Und nunmehr, um Gottes Willen, lasset uns in Eintracht leben und kehret vergnügt in eure Heimat zurück. Räumt die Festung, auf die ihr kein Recht habt. Wir wollen wieder Freunde sein.« Hahnenzupf übermittelte diese Botschaft dem Pietro Koller, hetzte ihn aber gleicherzeit von Neuem auf. »Diese Flegel haben ja eine Hasenangst. Und Grand Gosier, das alte Weinfass, scheißt sich, weiß Gott, die Hosen voll. Der denkt freilich lieber an die Krüg als an den Krieg. Ich meine, wir behalten die Wecken und das Geld, verschanzen uns, wo wir sind und verfolgen unser Ziel. Die bilden sich wohl ein, sie hätten es mit Gimpeln zu tun, die man mit Weißbrot auf den Leim lockt.« Weil wir immer ehrbar und freundnachbarlich mit ihnen gelebt haben, wollen sie uns jetzt auf den Kopf spucken. Schmier den Schuft, so sticht er dich. Stich den Schuft, so schmiert er dich. Ja, ja, ja, polterte Pikro Koller. Beim heiligen Jakob. Sie kriegen ihre Fänge. Tut, wie ihr gesagt habt. Eins muss ich euch noch zu wissen tun, sprach Hahnenzupf. Wir sind hier schlecht verproviantiert und schwach mit Maulfutter bestellt. Wenn Grand Gosier uns belagert, muss man mir und den anderen Leuten alle Zähne bis auf drei ausreißen, sonst haben wir bald abgewirtschaftet. Ach was, brummte Pikro Koller. Wir haben Lebensmittel genug. Sind wir denn zum Fressen hier oder zum Kämpfen? Zum Kämpfen, meiner Seel, gab Hahnenzupf zu. Aber wie der Bauch, so der Gauch. Ist leer der Magen, geht's uns an Kragen. Wozu das Geplapper? Herrschte ihn Pikro Koller an. Nehmt ihnen ihr Mitbringsel ab! Also erleichterten sie die Leute ihrer Becken, Gelder, Karren, Ochsen und schickten sie ohn alles Weitere heim mit dem Rat, ja nicht wieder so nahe beizukommen. Warum? Das könnten sie morgen in der Frühe kund werden. Unverrichteter Dinge traten sie vor Grand Gosier, legten ihm Rechenschaft ab und fügten hinzu, es gäbe keine Hoffnung auf Frieden außer einem tapfern und glorreichen Feldzug. Kaput 33. Wie etliche von Pikro Kollers Hauptleuten ihn durch hitzige Ratschläge in Gefahr brachten. Als sie die lieben Wecken hereinbugsiert hatten, traten der Herzog von Borzlingen, Graf Raufdegen und Hauptmann Schissenbutz vor ihren König und huben an. Hoher Herr, heute noch machen wir euch zum glücklichsten und ritterlichsten Fürsten, den die Sonne seit Alexanders des großen Tagen beschienen hat. Bedeckt euch, winkte Pikro Koller gnädig. In aller Demut, untertänigsten Dank, mit schuldigem Gehorsam. Unser Plan ist so. Ihr lasset einen Hauptmann mit ein paar Soldaten zum Schutze dieses Platzes, der uns mit den Wellen, die nach eurer Hoheit Plänen aufgeworfen sind, reichlich stark befestigt erscheint. Euren Heerhaufen teilt ihr in zwei, wie ihr das ja bei eurer Weisheit von selbst angeordnet hättet. Die eine Schar fällt über diesen Graunsgoscher und sein Völklein her und wirft es, versteht sich, beim ersten Ansturm wie im Handumdrehen. Nun verstärkt ihr eure Kriegskasse, denn der Schuft hat Geld in Hülle und Fülle. Der Schuft, sagen wir, denn ein anständiger Fürst hat niemals Geld. Dukaten hüten ist schuftig. Die andere Abteilung zieht unterdessen nach Onis, Angoumois und Gascognien, dann im Huy nach Médoc, Périgord und der Bordeauxer Heide. Ohne viel Federlesens nimmt sie Städte, Schlösser und Festungen. In Bayonne und Fontarabie seid ihr Herr über alle Schiffe und segelt der Küste entlang nach der Baskei und Portugal. Ihr plündert alle Hafenplätze bis nach Lissabon und erbeutet im Huy alles, was ein Eroberer braucht. Potz, Hagel, Wetter. Spanien fällt euch zu Füßen. Was sollen die Hundsfötter sonst tun? Ihr fahrt durch die sibyllinische Meerenge und pflanzt zum ewigen Gedächtnis eures Namens zwei Säulen, die auf des Herakles seine herunterschauen wie auf Zwetschgenkerne. Und die Meerenge wird von Stund an die Pikakollerstraße heißen. Ihr segelt da vorbei und Kair Eddin Rotbart übergibt euch seinen Säbel und wird euer Sklave. »Ich werde ihn gnädig behandeln«, nickte Pikro Koller. »Wohl, wohl«, pflichteten sie bei, »aber taufen muss er sich lassen.« Darauf erobert ihr die Reiche von Tunis, Hippo, Algier, Karthago, Cyrene, kurzweg das ganze Berbergebiet. Mallorca, Minorca, Sardinien, Korsika fallen euch in die Hand, samt den anderen Inseln des Ligurischen und Balearischen Meeres. Ihr haltet euch nach links und unterwerft das narbonnische Gallien, die Provence, die Allobroger, Genuesen, Florenz, Lucca und dann gute Nacht, Rom! Der arme Herr Papst fällt schon in Todeskrämpfe vor Angst. Ha, bei meinem Bart! Ich küss ihm den Pantoffel nicht, krakeelte Pikro Koller. Italien steckt dir in die Tasche und Neapel, Kalabrien, Apulien, Sizilien und Malta findet ihr als Deckel obendrauf. Schade, dass die netten Johanniterritter nicht mehr dort sind. Ich möchte die Herrlein gar zu gern vor Angst ihr Wasser abschlagen sehen. Nach Loreto werde ich gerne pilgern, meinte Picrocolla. Keine Rede, wehrten sie ab. Erst auf dem Rückweg. Vorderhand machen wir Kandien, Zypern, Rhodus und die Zykladen uns zu eigen und fahren dann über Morea her. Uns gehört es, heiliger Truthahn. Gott schütze Jerusalem. Schon schmilzt der Sultan vor eurer Allgewalt. Werd ich, warf der König ein, den Tempel Salomonis aufbauen lassen? Nein, nein, noch nicht. Wartet noch ein Weilchen. Ihr seid viel zu rasch und hitzköpfig. Wisst ihr nicht, was Octavianus Augustus sagte? Festina lente, eile mit Weile. Erst müsst ihr Kleinasien unterjochen und Karien, Lykien, Pamphylien, Cilizien, Lydien, Phrygien, Mysien, Bithynien, Karatien, Satalien, Kastamena, Savasta bis zum Euphrat. Bekommen wir, fragte Picrocolla, auch Babylon und den Berg Sinai zu sehen? Das braucht's jetzt nicht. Habt ihr denn nicht genug, wenn ihr das Hyrkanische Meer zu Schiff, beide Armenien und alle drei Arabien zu Pferd durchquert habt? Ach du liebe Zeit, was sind wir für Toren, klagte der König plötzlich. Wir armen Würmer. Wieso denn? Fragten sie. Ja, was sollen wir denn in der Wüste trinken? Julian Augustus und sein ganzes Heer ging dort vor Durst elendiglich zugrunde, wie die Geschichte vermeldet. Da beruhigten sie ihn. Dafür haben wir bereits gesorgt. Im syrischen Meer schwimmen euch 9014 große Schiffe voll des besten Weines der Welt. Sie steuern nach Jaffa. Dort warten schon 220.000 Kamele und 1.600 Elefanten, die ihr auf einer Treibjagd bei Sigeilmis gefangen habt, als ihr nach Lydien rücktet, wobei euch die ganze Karawane von Mekka in die Hände fiel. Das reicht doch wohl, um euch nicht ohne Wein zu lassen. Ja, ja, aber er ist nicht sehr frisch, finde ich, meinte er kopfschüttelnd. Potzkarpfenleber, fluchten sie. Ein Held, ein Eroberer, ein Weltbezwinger kann nicht immer alles nach Wunsch gepolstert und gefüttert haben. Dankt Gott, dass ihr mit eurem Heer heiler Haut wenigstens bis zum Tigris vorgedrungen seid. Aber, fragte er dazwischen, was schaffen unterdessen meine Soldaten, die das Bürschlein von Grand Gosier durchgewalkt haben? Oh, die faulenzen auch nicht, beruhigten sie. Die stoßen jetzt gleich zu uns. Sie haben nämlich inzwischen die Bretagne, Normandie, Flandern, Hennegau, Brabant, Artois, Holland und Seeland erobert. Sie sind über den Rhein gerückt, trotz der Schweizer und Landsknechte. Etliche haben auch Luxemburg, Lothringen, die Champagne und Savoyen bis Lyon zahm gemacht. Und dort treffen sie eure Besatzung, die von einem Mittelmeerzug triumphierend heimkehrt. Sie vereinen sich wieder im Böhmerlande, nachdem sie Schwaben, Bayern, Österreich, Mähren und Steiermark ausgebeutelt haben. Dann geht's lustig über Lübeck, Norwegen, Schweden, Dazien, Gotland, Grönland und Estland bis zum Eismeer. Fallen drauf über die Orkaden her und machen Schottland, England und Irland zunichte. Fahren dann durchs Sandmeer und das Sarmatengebiet und werfen Preußen, Polen, Litauen, Russland, die Walachei, Ungarn, Bulgarien und die Türkei vor sich nieder und stehen, ehe man's denkt, in Konstantinopel. Ja, und da vereinen wir uns alsbald mit Ihnen, bekräftigte Picrocolla. Denn ich möchte noch Kaiser von Trapezunt werden. Und sollen wir nicht diese Hunde von Türken und Mohammedanern alle umbringen? Ei, freilich, was denn sonst, Potzteufel, und ihr Hab und Gut schenkt ihr euren getreuen Dienern. Ganz recht. So verlangt's die Billigkeit. Ich übertrag euch Karamanien, Syrien und ganz Palästina. Oh, wehrten sie, Herr König, zu viel der Gnade, untertänigsten Dank, Gott erhalte euch seine Huld. Das alles hörte ein alter Rittersmann mit an, der im Kriege wohl erfahren und mit vielen Wassern gewaschen war. Er hieß Wismund und bemerkte auf die Großmäulereien der anderen: »Ich fürchte bloß, dies ganze Wagewesen nimmt ein Ende wie die Geschichte mit dem Milchtopf, von dem ein Schuhflicker träumte, wie reich er damit sei. Da zerbrach am anderen Morgen sein einzig Näpflein und er hatte nichts zu beißen noch zu nagen. Was soll diese ganze Eroberei? Was wollt ihr denn mit euren Kreuz- und Querfahrten? »Behaglich ausruhen wollen wir uns, wenn wir wieder daheim sind«, antwortete Picrocolla. »Und wenn ihr gar nicht mehr heimkommt? Die Reise scheint mir lang und gefährlich. Wär es nicht gescheiter, jetzt gleich auszuruhen, ohne eure Haut erst zu Markte zu tragen?« »Ah ja, warum nicht gar?« höhnte Graf Raufdegen. »Das ist ein löblicher Vorschlag. Setzen wir uns doch in den Ofenwinkel und helfen unseren Damen Perlen einfädeln oder Wolle wickeln, wie Weiland König Sardanapal. Wer nicht wagt, gewinnt weder Pferd noch Esel«, sagt Salomo. »Und wer zu viel wagt«, gab Wismund zurück, »verliert Pferd und Esel«, antwortet Markolf. »Basta, lassen wir das«, rief Picrocolla. »Aber ich fürchte mich bloß vor diesen verteufelten Legionen des Grand Gosier. Was machen wir, wenn sie uns in den Rücken fallen, derweil wir in Mesopotamien liegen?« »Ganz einfach«, bedeutete ihn Hauptmann Schissenbutz. »Ihr schickt den Moskowitern eine schöne Empfehlung und sie stellen euch unweigerlich ein Heer von 450.000 auserwählten Soldaten auf die Beine. Macht mich zu ihrem Befehlshaber und ich töt euch eine Stopfnadel für einen Allerweltskrämer. Verzeiht, nein, umgekehrt. Ich hau, ich mord, ich stoß, ich treff, ich schlag, ich beiß, ich reiß, ich schmeiß, ich scheiß. Hurra!« brüllte Picrocolla. »Auf, auf! Macht euch fertig! Wer mich lieb hat, folgt mir nach!« Kaput 34. Wie Gargantua seinem Vaterland zu Hilfe zog und wie Gymnastes die Feinde traf. Zur selbigen Stunde rückte Gargantua aus Paris, kaum dass er seines Vaters Botschaft gelesen hatte. Er ritt seine große Stute, und Ponokrates, Gymnastes und Eudemon hatten Postpferde genommen, um Schritt mit ihm zu halten. Sie waren über die Nonnenbruck getrabt, während das übrige Gefolge in gemessenen Tagemärschen mit all seinen Büchern und philosophischem Handwerkszeug hinter ihnen dreinzog. Als er nach Parier kam, meldete ihm der Pächter Schmitzlapp, wie Picrocolla die Clermont-Burg befestigt und seinen Feldhauptmann Kuttler mit starker Bedeckung ausgesandt habe, wie dieser über das Waldland von Wäid und Vaugaudray hergefallen und sengend und brennend bis Billard marschiert war und dass es ganz unheimlich sei, was für Greuel und Mutwill sie allenthalben verübten. Also, dass Gargantua vor Schreck ganz Ohren und Zungen blöd wurde. Aber Ponokrates riet, zum Herrn von Vaugillon zu reiten, der immer ihr Freund und Schildgenoss gewesen war, um sich von ihm des Genauesten aufklären zu lassen. Sie fanden ihn auch alsbald bereit, Hilfe für sie zu schaffen. Erst sollte ein Kundschafter ausgehen, um hinter die Schliche des Feindes zu kommen, damit hernach alle Vorbereitungen gut zusammenstimmten. Dazu bot sich Gymnastes an, und ihm wurde noch einer mitgegeben, der die Wege, Stege und Wasserläufe kannte. So hielt er mit Knackbiss, dem Knappen des Herrn von Vaugillon, furchtlos Umschau. Unterdes rastete Gargantua mit seinen Begleitern, erfrischte sich und gab auch seiner Stute ein Spreusel Hafer, das heißt 74 Sester und 3 Buschel. NDR Kultur